schon 24 Uhr. Kommt beim Mutterfunk. Pogo Radio. Bei Frank Gülo. Frank Gülo. Habt das jetzt gleich rum hier? Ach du Scheiße, ja. Das ist hier wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Und wenn es heute nicht live ist, nämlich heute immer der 11.11. um 16 Uhr, dann handelt es sich garantiert um eine Wiederholung. 16.16. Ja. Und zu Gast ist heute, geh mal bitte richtig ans Mikrofon. Ach so, ja, ja. Ja, die Karnevalistentruppe Chefdenker. Ist es eine Karnevalistentruppe? Ich stelle das in Frage. Ich bin Karnevalist. Aber es darf ja in der Band sowieso jeder machen, was er will. Ja. Du hast mir ins Gesicht geblasen. Das Luftschlange. Das ins Gesicht geblasen. Also ich denke mal, wir sind schon ab jetzt als sehr karnevalistisch unterwegs. Ich möchte das in meinen zukünftigen Bettgeschichten fetischen. Ja, warte mal, ich habe hier doch was. Ins Gesicht gepustet bekommen. Um dem Ganzen hier noch einen Ausdruck von realistisch Dings. Also wir haben schon was getrunken hier, muss ich dazu sagen. Aber guck mal hier. Achtung. Das war aber die Mainzer-Version, das hört man. Ja? Ja. Ja, Helau und Alaf. Und wie sagen die da unten? Kapaf. Ernsthaft? Nein, das sagt man in Bierstein, glaube ich. Ja. Ach so. Nein, das andere sagt man jetzt in den USA. Mhm. Rudi, sollen wir über deine Sackratten reden oder über unser neues Album? Das kommt, glaube ich, aufs Gleiche raus, oder? Das war übrigens gerade von ihrem nagelneuen Album, das noch gar nicht aus dem Presswerk zurück ist. Oder habt ihr es schon hingebracht? Habt ihr die Rechnung schon alle bezahlt? Oder wie läuft das? Nee, heute, ja. Also neuerdings läuft das halt so über Internet. Man schickt das, man bringt das gar nicht mehr persönlich vorbei. Ja. Ja, lädt man irgendwo hoch und dann kriegt man die Platte zugeschickt. Hoffentlich, ne? Ja. Und dann bekommst du dann so 500 Stück und die sind dann bei dir in der Wohnung? Oder? Genau. Die stehen dann da rum. Oder im Proberaum. Hoppala. Da stehen die dann rum und. Ja, wie bei allen DIY-Bands. Ja. Man macht es ja eigentlich nur für seine Mutti und die Bekannten und der Rest steht dann im Keller rum. Und wenn im halben Jahr noch 300 Stück rumstehen, dann wird es traurig. Ah, du musst ja nicht viel verschicken, ne? Du musst ja dann ständig auf die Post rennen und die Dinger verschicken. Ja, wenn ich es machen würde, aber ich habe ja keinen Bock. Es ist ja nicht so, dass wir keine lernfähige Band werden. Ja. Wir haben vom letzten Album ungefähr 3000 CDs tatsächlich auf dem Schrank im Proberaum rumstehen. 3000? Wie das? 3000? Nee, das ist geschätzt, oder? Gefühlt. Also wir haben mal gezählt, aber ich war besoffen. Ich sage jetzt mal 3000. Okay. Korrektur. Wir haben die Auflage ein wenig gesenkt. Ja. Ja. Ja, ich glaube nicht, es sind irgendwie der Raum ist nur 2 Meter hoch, Kadi. Und der Schrank ist ja schon 1,80. 3000 CDs, das wären ja dann eine Raumhöhe von 3,80 Meter. Haben wir nicht. Ich kenne zwei Architektinnen. Architektinnen, ja. Ja, du kannst aber. Der eine ist ein N und die andere ist ein In. Die Platte wird ja dann heißen Eigenuran. Mhm. Und gibt es denn auch als. Es gibt ja viele LP-Sammler, ne? So auf Vinyl und sowas. Erscheint ihr dann auch auf Vinyl? Ja. Nach allem, was ich weiß, bis jetzt nur. Aber es kann auch sein, ja, dass ich bis jetzt nur auf Vinyl, weil ich jetzt noch keinen Bock hatte, das CD-Cover zu designen. Ja. Yeah. Und, also ich habe eine Testpressung zu Hause. Gibt es demnächst auf eBay oder wie? 300 Euro? Genau so. Dann kann man die kopieren. Ich habe keinen Plattenspieler, das ist das Problem. Aber Thomas, sah von Rillen her gut aus, ne? Hast ja, ja. Also die Rillen waren ziemlich, die sahen, ja. Ja, die Rillen, also wie gesagt, ich habe auch eine Testpressung, ich habe es mir auch nicht angehört, aber die Rillen waren alle recht dicht also beieinander. Alle, so. Waren, könnte gut werden. Da war ein weißes Etikett in der Mitte, da hat sich so auch was anderes vorgestellt, aber ich meine, weiß ist auch okay für mich. Ja. Spiel mal den nächsten Song, wir kommen sonst in, ja, in kriegen Teufels, sonst nicht alles hin. Ja, sonst kommen wir in Teufelsküche. Was hast du vor als nächstes? Was, ich weiß es gar nicht, sag doch mal was. Boah, ich fände die Originalreihenfolge total super, die ist ja nicht umsonst so gelegt. Lass uns mit der Rockoper fortfahren. Entschuldigung, mit der Saufoper. Ah. Wir haben eine Saufoper in 4 Akten. Oh, ja, meinst du? Jetzt endlich, ne? Jetzt ja. Aber wir können ja von vorne nach hinten, von hinten nach vorne gehen. So, warte mal, jetzt machen wir diese Saufoper, oder? Ich klicke da mal alles an. Sie heißt der 24-Stunden-Sauf-Workout, unterteilt in 4 Akte, deren einzelne Namen mir momentan entfallen ist, sind. Hat eine Oper denn Akte auch, wie bei einem Theaterstück? Das ist dasselbe. Ich kenne mich mit Oper gar nicht aus. Ich hoffe doch. Sind das nicht Partituren? Nee, ich hoffe doch. Das ist irgendwas anderes wieder. Das ist das, was ich meinen Schülern in der Arbeit unterrichte. Ach so, ja. Aufgrund keiner Grundlage. Bevor wir die Frage beantworten, hören wir jetzt diese Rockoper. Die Platte fängt folgendermaßen an. Saufoper, ja. Ja, da schreibt nämlich Better Punk, ist das jetzt eigentlich wirklich ein Konzeptalbum über Dosenbier geworden? Ja, das wird er wahrscheinlich aufgrund dieses Dings da jetzt erfahren, das wir jetzt abspielen, ne? Meine Damen, meine Herren, ich gehe davon aus, Sie saufen gern und begrüße Sie zum Saufworkout. Die Gezeiten heißt unser Programm, das Ziel ist morgens schon lattenstramm und überm Bierbauch schrappe Haut. Willkommen im Club, der niemals verliert. Wenn du dich heute noch bewirbst, ein Walk of Come. Ich gehe abends früh ins Bettchen. Guten Morgen steht auf meinem Frühstücksplättchen. Und ich spiele mir selbst mein Butterbrot, denn leider ist meine Mutter tot. Ich gehe abends früh ins Bettchen. Guten Morgen steht auf meinem Frühstücksplättchen. Pass aus, nee. Weg hier, ne? Jetzt reicht's. Genau, jetzt ist auch mal Schluss hier. Ja. So. Vorbei. Nee, das war jetzt also diese Rockover. Ja. Achso, Entschuldigung. So. Mit abgewürgter Verlängerung. Ja. Ich höre eine kleine Rückkopplung hier. Wer hört eine Rückkopplung? Na, es kommt aus den Boxen heraus, was ich spreche. Quatsch. Das ist Rückkopplung aus dem Markt. Geil, was Alkohol alles bewirken kann. So, Chefdenker sind hier, für die Leute, die jetzt gerade eingeschaltet haben. Oder jetzt gerade weggeschaltet. Ja, sie präsentieren hier ihr neues Album, das heißt Eigenuran. Und wenn ihr clever seid, dann drückt jetzt auf die Aufnahmetaste von eurem Kassettenrekorder, dann könnt ihr die Platte direkt alle aufnehmen, weil wir versuchen heute alle Lieder zu spielen von der Platte. Aber nicht in der Reihenfolge. Wenn wir das, was du abgewürgt hast, tatsächlich versuchen nach der letzten Hälfte, dann ist es vergebene Liebensmühe, weil es ist ja schon auf dem Plastikbomb-Sampler zu hören. Ach, das gibt's ja schon. Ja, ich bin von Kopf bis Fuß auf Hass eingestellt. Das war aber jetzt ein bisschen gekünstelt, Thomas. Ja. So. Ah ja. Ja, warum hat es so lange gedauert? Es war ja schon lange angekündigt. Du meinst die letzten 5,5 Jahre? So lange ist es schon her, dass ihr letztes Album rausgebracht habt? Ganz recht. Ich glaube, so lange, dass wir das angekündigt haben, das neue. Kann es sein, dass wir vor 5,5 Jahren ein Interview gemacht haben? Und zwar war das in diesem Etablissement, das hieß M. Kapelsche. Das ist gut möglich. Ich glaube, das war vor 5,5 Jahren. Ja, schon 12 Jahre. Oder schon länger her, ja. Ja. Kommt immer darauf an, für welches Album es gewesen ist. Nö, kommt doch immer darauf an, für wen 5 oder 12 Jahre lang sind. Es gibt ja aber Rüdi, du weißt doch, du weißt Leute, doch, wie das werden. Ist. Man wird irgendwann älter und dann fängt man an, Kinder zu kriegen und Häuser zu bauen und so. Und auf einmal wird alles wichtiger, als das Album aufzunehmen. Mhm. Und wenn einem keine Plattenfirma im Nacken sitzt, die sagt, ich erschieße dich, wenn du jetzt. Ja, aber Kadi, das ist nicht das Problem gewesen. Wir haben die Platte vor einem Jahr aufgenommen. Ja, aber davor waren 5 Jahre. Nee, vor einem Jahr waren es dann 4, wenn es jetzt 5 sind. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das Aufnehmen war gar nicht das Problem. Nö, sondern, ja, scheint die Platte. Sondern, weißt du, das ist so, wir haben die Platte aufgenommen und dann muss sie halt quasi wie ein guter Wein auf einem Server lagern und reifen. Ja, das stimmt. Bis sie richtig gut ist. Also ich habe heute mal nachgeguckt, wir haben die im März letzten Jahres aufgenommen und eingespielt und seitdem sind einige Grillveranstaltungen wieder über die, ich wollte gerade sagen Wupper, das heißt ja hier Rhein, über den Rhein gegangen. Ja, muss halt wie, muss halt, dauert. Ja. Ja, Klaus, erscheint die Platte dann auf deinem Label, auf dem Trillerfisch Records oder wo erscheint die? Ja, wir wissen das noch nicht so genau. Das ist ja auch unter anderem das sind ja betriebswirtschaftliche Fragen, die jetzt im Vordergrund stehen. Wir haben ja damals die Platte aufgenommen und haben dann erst betriebswirtschaftlich uns damit beschäftigt, wie man sowas vermarktet, wie man sowas rausbringt. Ja, aktuell, und so. Aktuell ist die Plattenfirma ja noch im Übergang. So Finanzhaie sind ja gerade dabei, diese Firma zu übernehmen. Und das ist dann so ein Eigentümerübergang. Und von daher ist das gerade alles noch nicht so richtig so. Wollen wir mal gucken mal. Genau, wir wollten eigentlich unseren Steuerberater mitbringen oder unsere Steuerberaterin. Boah, lass uns mal einladen für sowas. Und sie mit ihrem Stundensatz bezahlen. Frau Ollig, freuen Sie sich auf was? Ja. Lass mal noch einen Song hören. Ja, sollen wir noch einen Song hören? Ja, der Betterbank schreibt auch wieder. Dann labert nicht mehr zwischen die Lieder, sonst wird das eine doofe erste Raubkopie. Ich habe hier ja in das Mikrofon reingehustet. Ich weiß nicht, wer jetzt welche Band als nächstes Hallo, kommt. Hallo, doof. Das ist, nee, ich tausche die Dinger immer nachträglich so, okay, aus. Aber nur von Linus Volkmann, weil der braucht immer Neues, weil der Angst hat vor Viren. Echt? Und Bakterien und pathogene Keime und sowas. Habe ich nicht. Das meiste ist mit Antibiotika zu behandeln. Ja, so. Stimmt. Ah, der Doof ist da. Guck was mal hier. Doof, hallo. Hast du schon ein Telefon? Was denn kann man den dazu schalten? Den kann man, ja, wir können zuschalten. Wenn er irgendwie die Nummer weiß von irgendjemand, der hier sitzt, dann kann man hier einen Knopf reinmachen. Dann können wir hier den Doof zuschalten. Doof, ruf mich mal an, mach ich dann auf Lautsprecher und so. Ja, genau. Ah ja, genau. Sehr clever. Es ging nämlich mal nicht, weil hat einer seine Hülle draufgelassen und da ging der Stecker nicht rein. Und wir haben uns gewundert, warum das nicht funktioniert. Ja. Nach dem nächsten Song hören wir auch Doof von Dirk. Ja, genau. Sollen wir die Shell-Studie spielen? Nee, die ausgerechnet nicht. Nee, okay. Ich saufe mehr als der Arzt erlaubt. Ja, das ist saufen, die gehen immer. Okay. Dann machen wir das. Ist ja heute 11.11., da kann man sowieso eigentlich nur schwer begründet. Also. Für Naturheilkunde mit vergleichsweise einer eher harmlosen Wunde. Trotz Tetrapack überall mit erhobenem Haupt. Sauf ich mehr als der Arzt erlaubt. Saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, saufen. Es fällt mir etwas schwer gerade aus. Gleichgewichtsorgan im Innen, oh, ich muss zum Heilen, oh Doktor. Ich saufe mehr als der Arzt erlaubt, damit die Leber nicht völlig verstaubt. Ich saufe mehr als der Arzt erlaubt, das ist das Wichtigste überhaupt. Der Dosenbierverschluss ist aufgebogen, ich bin auf dem Weg zum Kardiologen. Mein Herz schlägt nämlich für Schalke 04. So, jetzt müsste der Doof zu hören sein. Der ist jetzt hier gerade connected. Meine Damen, nee. Und da fängt die Platte wir von neu an. Da fängt die Platte wieder an. Doof, sag mal was. Ja, man hört ihn nicht. Man hört nur so ein komisches Geräusch. Aber es ist trotzdem geil. Man sieht es ja, dass er connected ist mit dem Handy. Oder? Kann man das mal in die Kamera halten, dass man halt wenigstens sieht, dass er connected das ist? Das Problem ist halt irgendwie... Warum hört man nicht? Hört er uns? Ist doch egal, das heißt ja auch audiovisuelle Medien. Man kann ja entweder gucken oder hören. Man muss ja nicht immer alles gleich alles haben. Er hat aufgelegt. Na gut, also, dann lassen wir das sein. Ja, hier ist auch der Handyempfang sehr schlecht durch dieses Stahlbeton. Ach so. Ja. Mach mal das Handy weg. Das macht nämlich Störgeräusche hier. Also. Okay. Ja, da haben die im Dritten Reich nicht drüber nachgedacht. Ne? Ja. Also im Dritten Reich haben die nicht über Stahlbeton bzw. über Mobilfunk. Ich glaube, das ist 60er Jahre hier, ne? Ja. 60 vom TÜV. 70er Jahre ist 70er Jahre. 70er Jahre. Ja. Ja. Ja. Von Neufert. Ja. Ja. Also Doof hatte nicht aufgelegt. Ja, gut, ja. Ja, aber der Anruf war beendet. Naja. Anruf war ist hier. Doof hat zwar nicht aufgelegt, aber der Anruf war beendet. Stahlbeton. ZZ Top haben es gesagt. Concrete and steel. It's ruining your fate. Die sind doch bestimmt auch so Trumpfwähler, oder? Die ZZ Top-Typen. Trumpfwähler? Ja. Trumpfwähler? Nee, glaube ich nicht. Nee? Nee, ich glaube nicht. Die. Sind apropos die Trump, ich habe mich ja schlau gemacht Clinton-Wähler. Heute. Weil ich wusste ja, dass ich ja auch mal zu dir komme. Ich war ja noch nie hier bei dir, ja. In deiner wunderschönen Lokation. Du kommst aus Mannheim, oder? Ist das richtig? Ja. Die Fächerstadt. Ja, nee, nicht der Fächerstadt. Donald Trump hat erzählt, oder ich habe gelesen in den Medien, dass seine wie nennt sich das hier, Erzeuger? Ja, Urahn, kommen aus der Pfalz. Aus Kallstadt kommen. Ja, genau. Das ist nicht allzu weit weg von Mannheim. Nö. So 20 Kilometer. Ja, ja. Habe ich mich bei Wikipedia, Google Maps. Google Maps. Ja. Google Maps. Kennst du Trumps Vater? Nee. Nee, persönlich so nee, Kneipe? Nee. Kegelverein? Nee. Oh, schade. Jutz Piranha vielleicht? Ja, natürlich. Da bin ich sogar Trägervereinsmitglied. Also, ja, aber hätte ja sein können, dass vielleicht der... Dass der auch dabei ist. Nee, der ist kein Trägervereinsmitglied. Oh, nee. Könnte er jetzt. Ja, könnte er jetzt. Ja, Ehrenmitglied, bestimmt. Aber ich wollte noch was fragen. Zu dir, Klaus. Ich sehe gerade an dieser aufgerissenen Jeanshose, du trägst lange Unterhosen. Ist jetzt wieder die Zeit der langen Unterhosen angesagt? Nee, das ist eingenäht. In die. Das habe ich bei H&M so gekauft. Da wäre eine Naht. Zeigen. Da ist keine Naht. Da ist eine lange Unterhose drunter. Guck mal. Ja, das ist doppelt vernäht. Das ist, die Hose hat noch ein Innenfutter, wo das dann reingenäht ist, damit man die Nähte außen nicht sieht. Das kommt direkt aus New York. Weil das war halt, früher war das so, dass man halt die Nähte gesehen hat, dass man hier so Flicken eingenäht hat, so Tigermuster und sowas. Und dann gibt es halt eine New Yorker Designerin, die hat gesagt, ja, wir machen einfach ein Innenfutter in die Hose, dann sieht man die Naht nicht mehr. Das sieht halt einfach stylischer aus und kommt bei den Jungs und Mädels auf beiden Seiten kommt es einfach besser an, wenn man zum Beispiel connecten will. Ja, irgendwo. Ja, ganz man hat direkt ein Gesprächsthema. Wo wir gerade über Mode reden, könnten wir dann auch den nächsten Song spielen, der etwas mit einem Modepräsentator zu tun hat. Nimm nochmal den Laufstrick. Germany's Next Systemgastronomin, oder was? Ja. Richtig. Scheiße. Ja. Warte mal. Ich schieb das Lied jetzt mal da hoch, dass ich nachher weiß, was gespielt worden ist. Das ist auf der Platte das Lied Nummer 8. Zu Ende. Ja, jetzt geht's weiter hier. Pogo Radio in der Thema Mode. Oder bei punkrockersradio.de live. Das Thema Mode haben wir. Ich höre die ganze Zeit. Tinder, oder? Ist es Tinder? Hast du ein Match, oder was? Das haben wir auf der Platte so aufgenommen. Ist das mein Telefon? Ja. Tatsächlich. Ja, Match. Tinder-Match. So, Prost. Ach so. Ja. Aus dem Mikrofon kann ich gar nicht trinken. Ja, also der Thomas ist da. Wir hörten bloß nicht, weil er kein Mikrofon hat. Jetzt jetzt bin ich da. Also. Ja, der Kollege wird vermisst. Der Kollege, der muss das Geld verdienen. Wir müssen ja noch die Platte auch noch pressen. Also irgendwer muss das ja auch bezahlen. Ja. Irgendjemand muss ja auch pressen. Und der wohnt ich presse, er zahlt. Und er wohnt ja in der Weltstadt Berlin. Er wohnt in Berlin, ja. Ja. Genau. Und zu Recht. Kann er nicht teilnehmen. Ja, ich glaube, er wohnt da nicht. Er liebt da nur. Ich habe ihn letztens. Der Aufenthalt, der damit einhergeht. Er hat mir im Vertrauen erzählt, er macht da auch Sport. Also er geht schon das ein oder andere Mal auch hier shoppen. Sport machen, also Trinksport. Kannst du irgendwas Negatives über ihn erzählen? Jetzt mit Kollegen? Da ist. Ja, ich meine, jetzt... Er kann sich jetzt nicht wehren, nein. Jetzt kann er sich ja nicht wehren, jetzt kann man irgendwie... Zum Beispiel, mir ist aufgefallen, dass er immer... Ich glaube, wenn er wehrlos am Boden liegen würde und wir alle so total besoffen um ihn rumstehen würden, was ich tun würde, ich würde ihm eine Gitarre in die Hand geben. Also was ich kann ja wenig über den Kollegen sagen, aber wenn ich was Negatives sagen kann, dass er einen ständig zum Trinken animiert, aber den ganzen Abend immer nur eine Flasche in der Hand hat. Du hast die Formel erkannt. Welt, ändere das. Ja, ich kümmere mich um den Rest. Das ist gar kein Problem. Mach ich gerne. Ja, aber Rüdi, du bist doch abends um 9 schon immer weg. Ja, deswegen. Das ist ja dann ist dein Abend ja zu Ende. Das ist nicht ungewöhnlich, dass Leute um 9 Uhr die erste Flasche fertig haben. Ja, deshalb, normalerweise hört ihr die Sendung immer um 9 auf. Das ist halt so. Nächster Song, du darfst jeden spielen, außer Harter Weg. Den spielen wir als letztes. Manni hat Durst vielleicht zum Beispiel, ja, weil der hier gerade vor meiner Nase liegt. Rudi. Ja? Ja. Ja. Manni ist ja eigentlich ein schöner Name. Willst du den introduzieren oder? Nee, erklär dich selbst. Diesel und bedankt sich, sein Truck ist nagelneu. Doch Money ist gedanklich bei einem Sixpack Petrusbräu. Ja, gleich geht's weiter Richtung Trier. Und seit Neuhaus an der Pegnitz steht eine Kiste Kaiserbier auf seinem Beifahrersitz. Er schenkt sich noch ein Fläschchen Erzquell ein auf dem Rückweg von Bielstein, um dann zu Hause in Bremen ein Hackebäck zu nehmen. Interessant wird es bei jedem Lastkraftwagenfahrer Harn dran. Denn da heißt es, Damen, aufgepasst, meiner ist 20 Meter lang. Er hat in Düsseldorf an seine Reifen gepisst, es war wohl Frankenheimer Eid. Und jetzt ist das, was davon übrig ist, ein gelbes Blechlein auf Asphalt. Nach der 12. Flasche Lahnsteiner wird er schlussendlich zum Vierbeiner, schießt sich in Limburg an der Lahn aus der Umlaufbahn. Hey, alle wieder an die Mikros. An die Mikros. Ja, ja, bitteschön. Ist vorbei. Ja. Ja. Halt, bleib so, während ich dem Sofa. Naja, du brauchst ihm nicht tippen, der hört dir die Sendung. Du kannst du hier direkt sagen. Weißt du, das ist die Technik, die Moderne, von der wir alle reden. Doof, das war schon Sinn der Sache, dass alles das, was wir gesagt haben, 20 Sekunden später übers Radio geht. Ja. Nicht 20 Sekunden, 20 Millisekunden, oder? Ja, nee. Oder Lichtgeschwindigkeit, nee, was ist das? Schallgeschwindigkeit. Er hat halt langsames Internet, da dauert es halt Glas, ein bisschen länger. Glasfarbe, ja. Glasfasel. Kabel, Kabel, Glasfasel, ja Kabel, Geschwindigkeit. Sendung, doof. Ja. Was ich noch sagen wollte, jetzt wo sich der Bönks gerade schon eingeschaltet hat, hier am Chat, der macht ja das Barfuck-Radio-Label. Irgendwas mit Fuck. Irgendwas mit Fuck, irgendwas so ein Label. Und er bringt ja unheimlich viele im Moment raus. Und wäre das nicht irgendwie, gerade dich, Klaus, als Label-Chef, irgendwie dann, dass man vielleicht ein bisschen Zusammenarbeit macht, weil anscheinend hat er im Lotto gewonnen, so viele Sachen, wie der gerade rausbringt, dass er sich da daran beteiligt, an diesen ganzen, an diesem Erfolg, der dann bald stattfinden wird. Erfolg wird es nicht geben, ne? Ja, ich bin ja gar nicht der Labelchef. Ich bin ja der Labelchef. Jetzt bitte, Kadi telefoniert gerade mit dem Doof. Kadi? Lass es doch einfach. Kadi, geh doch mal irgendwie. Geh doch mal vor die Tür. Geh mal vor die Tür, kühl dich mal ein bisschen ab. Ja, genau. Ja, ja, ja. Geh mal mit der Katze raus, die muss gerade mal. So. Für jemanden, der Thomas ist ja der Labelchef. Ich bin ja noch Labelchef, weil, warum eigentlich? Hat sich so ergeben. Ja. Ich habe die ganze Scheiße am Arsch, weil es ist nämlich so, dass die Berufsgenossenschaft und die Industrie- und Handelskammer und sowas mich jeden Tag anschreiben, nein, nicht jeden Tag, aber jede Woche anschreiben, was ist denn eigentlich mit ihren Zahlen und so weiter? Und Finanzamt sowieso. Egal, wieso bin ich eigentlich Labelchef geworden? Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht, Thomas, ich meine, es ist doch besser, man kriegt irgendwie Briefe vom Finanzamt, als überhaupt gar keine Post. Ja, das ist richtig, es gibt viele Leute, die sind ganz einsam, die bekommen noch nicht mal einen Brief vom Finanzamt, weil sie irgendwie Rentner sind und seit Jahren irgendwie... ADAC habe ich jetzt auch bekommen. ADAC, ja. GVL. Ja. Das sind so die Sachen, womit ich mich jetzt gerade so rumschlage. Ja gut, aber ADAC ist ja deine eigene Schuld, da muss man ja nicht Mitglied werden. Ja, doch. Ja, aufgrund doch. Wir hatten ja mal ein Konzert am zweiten Weihnachtstag in Schieß mich tot. Aber da warst du doch nicht, das war doch nicht dein Auto. Das war nicht mein Auto, aber ich habe die ganzen Quittungen einscannen müssen und kopieren müssen für den Steuerberater. Ach so. Wo wir da in Wermelskirchen, also es war ein Konzert in irgendwo im Norden. Ich habe irgendwas mit H. Mir fällt es gerade nicht ein. Moment. Hitler. Nein. Holstein. Fast. Hamburg. Ja, wir sind nur bis Wermelskirchen gekommen, Auto kaputt. Zweiter Weihnachtsfeiertag, Tanke hat auf, es fängt an zu schneien. Und wir haben dann irgendwie, weiß ich nicht, Kakao bestellt und hatten jede Menge Jägermeister dabei. Da haben wir noch Jägermeister getrunken, da waren wir noch klein. Ja, jetzt sind wir schon mal im Unterberg. Jetzt sind wir schon beim Unterberg, ja. Naja, ich musste die ganzen... Wir sind quasi bei der Unterberg, ist ja quasi... Mich auf die Tour? Beim Unterberg ist man ja quasi am Gipfel angelangt und danach geht's dann runter nur noch. Kennst du noch den Unterberggürtel? Also in guten Kneipen hängt noch dieser Unterberggürtel. Also dieser Patronengürtel, wo so ganz viele Unterberg-Dinger drinstehen. Achso, ich dachte, das wäre eine Straße in Köln. Achso, der Gürtel, nee. Nee, das ist denn, die Ringe, die haben immer andere Namen. Ne? So Kaiser-Karl-Ring und Kaiser-Wilhelm-Ring. Ja, Kümmerling-Ring. Kümmerling-Ring. Nee, Kümmerling. Nee, wer ist nochmal jetzt? Wir haben uns jetzt verzettelt. Was für Unterberg. Ja. So, ja. Schleichwerbung. Da ist er wieder. Ja, nee, es ist so, ne? Also Notiz an mich selbst, in der nächsten Sendung darf keiner mehr telefonieren, weil das bringt das ganze Ding durcheinander. Was hat denn jetzt der Doof gewollt? Ich weiß nicht. Ja. Der Empfang war irgendwann weg. Ja. Hat ja wieder super geklappt. Ja, der hat ziemlich viel Stahlbeton in seinem neuen... Ja. Concrete. Yeah, der war leer. Ja, ja. Aber wir haben ja nur ein verstecktes Status Quo-Riff auf der Platte und kein ZZ-Top-Riff. Ich verstecke jetzt mal die ganzen leeren Dosen. Was ist der Song mit dem Status Quo-Riff? Haben wir den schon gespielt? Doch, der mit der Zülpicher Straße. Ich komme übrigens gerade von der Zülpicher Straße. Das war ungefähr so, wie es im nächsten Song heißt. Lass mal kurz lesen. Wie kann man sich das überhaupt antun, im 11.11. auf die Zülpicher Straße zu gehen? Indem man einfach früh genug anfängt zu kaufen. Ganz einfach. Du bist doch nüchtern hier angekommen. Ich schwätze doch keinen Scheiß. Wie nüchtern? Ja. Wahrscheinlich so. Ja. Ich sollte vielleicht meinen Alkoholkonsum reduzieren. Ja. Ich habe mal da gewohnt, deshalb bin ich da immer Karneval durchgelaufen. Als Entschuldigung. Wie heißt denn der Song? Die Shell-Jugendstudie. Ja. Habe ich doch eben abgewürgt. Ja, aber jetzt nehmen wir sie trotzdem. Nee, da die Shell-Jugendstudie. Nee, die haben wir noch nie gehört. Los jetzt. Wir spielen mal jetzt. Die ist lang und handelt nicht von Dosenbier. Ich sehe da keinen Sinn, das jetzt zu spielen. Aber von der Zülpicher Straße. Ihr habt doch gesagt, auf der neuen Als Platte Maul ist jedes Lied hat was mit Dosenbier zu tun. Warum ist da jetzt... Das ist eine Fehleinschätzung. Wir haben es selber irgendwann uns so oft eingeredet, dass wir es selber geglaubt haben. Aber es handeln nicht alle Lieder von Dosenbier. Es gibt 3 Lieder oder 4, die nicht davon handeln. Aber in denen trotzdem das Wort Dosenbier vorkommt. Nee, eben nicht. Ich habe es irgendwie nochmal kontrolliert, als ich die Texte für dieses Cover-Artwork durchgetippt habe. Dann ist es dir aufgefallen. Dann ist mir aufgefallen, dass wir da, ja gut, wir haben ein paar Lieder, die halt keine Dosenbier-Thematik haben, dann noch das Wort Dosenbier rückwärts gesprochen als geheime Botschaft, also als satanische Botschaft auch mit eingebaut. Zwischendurch die Apple-Sprachausgabe, also So, wir hören jetzt das Lied, die Shell-Jugendstudie, und danach reden wir darüber, was wir bei der nächsten Platte besser machen können. Alles klar, das überlegen wir mal. Ja. Warte mal, ich muss auch noch antippen hier, ne? So. Berlin, Jogginghose mit Nikotin, doch an beiden Ländern. Ja, die absolute Nichtraucherband ist hier und jetzt fängt sie an, hier von meinem Tabak zu schnorren. Wie schon der Tabak. Ich wollte mir eigentlich schon immer das Rauchen angewöhnen. So, die fangen jetzt alle das Rauchen wieder an. Wie fühlt sich das denn eigentlich an? Ja. 6 Jahre das Rauchen nicht mehr geraucht, getätet. Jetzt fangen wir wieder an. Rüdi. Ja, du musst wieder ans Mikrofon. Ohne Mikrofon geht gar nichts. Trinken und Rauchen ist wieder kulturell. So, Maya ist im Chat, habe ich gesehen, und schreibt Papa. So. Hallo Maya! Das ist der Vorteil einer Sendung, wenn man sie mittags macht und nicht abends. Ja. Da sind die Kinder noch wach, ne? Ja, genau. So, ja, aber ich finde das nicht gut, dass die Kinder jetzt hier mitbekommen, dass wir hier Unterberg um 14 Uhr, um 16 Uhr. Werbung macht. 16 Uhr. 12 ja. trinken. Also mein Papa, normalerweise fange ich um 15 Uhr an, Unterberg zu trinken. Was soll meine Tochter denn da denken? Ja, ist halt die gute Erziehung, wie ich sage, oder? Ja. Die ersten Biere sind auch schon umgeflogen. Also wir haben schon hier die Haushaltstücher bereitgestellt. Mit extremer Saugkraft. Ja. Also, ja. Also, ist alles dabei. Also, ich war früher immer, mein Papa hat mich immer in die Kneipe genommen, weil da gab es immer viereckigen Käse und diese Frikadellen. Und da habe ich immer einen Heiermann gekriegt für den Spielautomaten. Also, bei mir war es so, mein Papa hat mich auch mit in die Kneipe genommen, da gab es keine viereckigen Käse, sondern nur Spielautomaten. Ich habe auch einen Feiermann bekommen und durfte nur spielen. Ach so, ja, cool, ja. Und hast du was gewonnen? Ja, ich kann ja mittlerweile, also ich weiß ja genau, an welchen Automaten ich gehen muss. Und ich weiß auch genau, wann ich aufhören muss. So. Wo ich reinwerfen muss. Und ich bin ganz sicher, dass ich immer gewinne. Und ich war jetzt mit Klitsch unterwegs, der hat da in Mülheim, hat der hier mit so korrekten Typen Spielautomaten-Contest gemacht. Also hier von wegen hier zwei nebeneinander, wäre es schneller und hier so. Ich dachte, er wäre weg davon. Ist er auch. Schön. Wieso soll man weg davon sein? Man weiß doch, also gerade wenn man spielsüchtig ist, dann gewinnt man doch immer, oder nicht? Ja, aber das ist total so wie ich. Ich habe gar keine Ahnung davon. Da blinken so 1000 Lämpchen und weiß ja nicht, ist das deine eigene oder ist das die vom Automaten oder sowas? Der hat das super gemacht. Also Mülheim. Ich wollte mal wieder eingrätschen hier, ne? So als professioneller Moderator von einer Punkrock-Radioshow. Habt ihr auch vor, auf Tour zu gehen? Nachdem, wenn die Platte dann raus ist. Na, wir machen das wie immer, wenn der Veranstalter fragt und wir zufällig alle zur selben Zeit haben, dann spielen wir auch gerne ein Konzert. Genau, und wenn es dann, wenn dann irgendein Termin nach Erscheinen der Platte. Also wir lachen deswegen, weil der Thomas gerade angefangen hat zu kotzen. Aber er hat sich über die eigene Hose gekotzt, wie es sich gehört. Ja, ja. Also gute Kinderstube. Die Haushaltstücher sind hier. Ja, bitteschön. Das war nur ein Bäuerchen. Ja. Lass schnell zu. Ja, der Thomas muss schneller trinken, weil er gleich noch lernen muss. Was musst du noch lernen? Also, genau, Thomas, was musst du denn genau lernen? Ja. Erzähl mal. Das VDE-Regelwerk, also die VDE 0100, ich habe es mir ausgedruckt, 2 Ordner, DIN A4 Ordner sind es nur. VDE-Regelwerk ist doch hier mit, wenn man so einen Stecker in die Steckdose, so Steckdosen da. Ja, das mit den kurzen. Mit den kurzen und den langen Nippeln. Ja, ich würde mal sagen, wir spielen jetzt ein Lied, danach fragen wir dich mal ab. Ja, genau, wir haben hier Karteikarten vorbereitet. Ja. Nicht dumm. Ich habe gestern übrigens, wo wir gerade bei den Unterbergfläschchen sind, ich habe gestern eine Normlochberechnung gemacht. Können wir drüber diskutieren. Boah, hätte ich jetzt Bock, eine Normlochberechnung zu machen. Spiel mal das letzte Stückchen Kuchen, das letzte Stück Kuchen oder sowas. Nee, Lebenslauf. Ja. Ja, okay. Da ist auch Dosenbier, obwohl das Lied nicht von Dosenbier handelt. Thank you. stand im Drehbuch Wort für Wort in deinem neuen Lebenslauf. Geht jede Richtung plötzlich auf. Das war das Lied Lebenslauf von der Band Chefdenker von ihrem nagelneuen Album, das noch nicht erschienen ist, aber bald rauskommt, mit dem Namen Eigenuran. Gab es da nicht mal irgendwie von so einer Dödel-Deutschpunk-Karnevalstruppe irgendwie die Platte Eigenurin? War das nicht sogar irgendwie... Das mag sein. Eine Band, wo du auch mitspielen. Ich wüsste die aus nicht. Bonn? Hab ich vergessen. Die aus Bonn? Du meinst Molotow Soda? Ja. Da habe ich vor anderthalb Jahren aufgehört mitzuspielen. Ja. Ich wurde aufgehört mitzuspielen. Ja, warum? Ach so, weil... Warst du nicht seriös genug, oder was? Weil Tommy hatte keinen Bock mehr, Kilometer zu fahren. Mhm. Deswegen haben wir das aufgehört. Okay. Spiel ich überhaupt noch? Also nein, ich dachte, das Problem ist, dass Tommy immer zu den Auswärtsspielen von Hamburg fährt und deshalb nie Zeit hat. St. Pauli, Entschuldigung. Richtig. Dazu wäre auch alles gesagt. Wir können zum nächsten Song übergehen. Nee, wir spielen jetzt kein Lied gleich sofort. Nee. Das hat halt ja hier. Also die Platte kann ich, da braucht ja gar nicht da sein. Da nehme ich einfach einen USB-Stick und mache ihn rein und lasse die Lieder laufen. Wo machst du aber rein? In eine Buchse, eine VDE-geprüfte Buchse. Und du lässt einfach laufen, Rüdi? Ja. Thomas, was ist denn eigentlich VDE? Ach, das willst du gar nicht wissen. Also VDE ist ein Haufen voller Vollidioten. Also das ist der Verband der elektronisch-technischen Verband der deutschen Elektriker. Ja, vielleicht irgendwie sowas, ja. Die machen halt Elektrokram, also mit sowas, alles was mit Kabel ist, ja. Und sowas, ne? Ich habe da Prüfungen am Donnerstag, da werde ich abgefragt zu allen Teilen, also Teil 100, Teil 200, Teil 300, der zurückgezogen ist, überführt worden ist in Teil 100, weil das habe ich jetzt schon gelernt, ich habe heute so ein bisschen gelernt, Teil 4, 5, 600, 700. Ja, Blasels. Was ist denn der geil? Also, was ist denn so dein Lieblingsteil? 300 eher, oder? Nee, ich verdiene meinen Teil mit 600. Also, es ist Prüfung, ja. Also, du redest ja mit jemand, der gerade eben seine schriftliche Prüfung hinter sich gebracht hat, als Altenpfleger. Ja. Also, jetzt kommt noch die mündliche und. Ne? Musstest du viel lernen? Ja, ich musste so viel lernen. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe in meinem Leben noch nie so viel gelernt. Aber es bleibt bei mir, ich bin ja wie so eine Teflonpfanne, bei mir bleibt ja nichts hängen. Wie ist das denn so beim Arsch abwischen? Von oben nach unten oder wird von unten nach oben gewischt? Du wischst immer von unten nach oben. Warum? Weil dass die Keime nicht dann in den Dings kommen, also nach vorne. Also von oben nach unten? Nein, also von unten nach oben. Ja, es kommt drauf an, wenn du jetzt auf dem Kopf stehst, dann andersrum. Die pflegende Person... Immer auf dorsal, ja. Auf dem Rücken oder auf dem Bauch? Ja, es Das ist eine gute Frage. Also da wäre ich jetzt wahrscheinlich gescheitert in der Prüfung an dieser Frage. Also ich als nicht dran. Zivildienstleister weiß, dass die alten Leute gewendet werden müssen. Und also so wie jedes gute Steak, also dass die auch sowohl auf dem Bauch als auch auf dem Rücken zu legen haben während der aktiven Pflege. Ja, aber auf dem Bauch legt man eigentlich niemand, weil es eigentlich sehr unangenehm ist. Also auf dem Rücken. Und dann fängst du von unten. Also weil der Dekubitus immer auf dem Rücken liegt und das dann geiler ist, weil man ja so die Leute gerne quälen möchte. Im Altersheim. Welche Feuchttücher nimmt ihr denn? Also die von Aldi oder die von DM? Diese VDE geprüften. Achso, ja, die so. Elektrotechnische Ableitfähigkeit. Eigentlich eher so Waschlappen. Achso. Ja, ist ja jetzt letztens vorgekommen, bei einer OP ist ja jetzt ja passiert, da hat einer gepupst. Ja. Ganz vorsichtig, im Radio darf man ja nicht furzen. Ja, sagen, ne? Und dann war so ein Laser noch im Spiel, ne? Und das hat gefunkt, das ist explodiert und gezündet. Gezündet, das ist das richtige Wort. Und dann gab es da Verbrennung, ne? Aber der hat versucht, während der OP seinen Fürz anzuzünden, oder was war das? Nein, der Patient konnte sich nicht selber anzünden. Das haben schon die Chirurgen gemacht. Oh, Klaus, deine Tochter hat wieder geschrieben hier. Klaus, deine Tochter ist auf dem Tee eingeschlafen. Ach so. Ja, dann. So, meine Damen und Herren, sollen wir noch ein Lied spielen von eurer nagelneuen Platte, die noch nicht draußen ist? Downtown. Ist es aber jetzt kein Cover von irgendwie so einer Band, die man kennt? Ja, im gewissen Sinne ja, aber auch nein. Ja. Okay. Petula Clark ist am Start. Wenn du selber nicht mehr fahren kannst, fahr bitte trotzdem in die Stadt. Die Lichter strahlen dort viel heller und irgendwo läuft Bossa Nova. Wenn du Kummer hast und einsam bist, trotz Cosi, Flora und Bannenwart, so schmeckt der schwerelose Alltag auf dem Sozius vom Mofa. Schon notiert in deinem Google Plus Kalender. Es war brechend laut Musik, die sich breitbeinig durch die Boxen schiebt. Bekannt aus YouTube und dem Fernsehen und deinem Lieblingsradiosender. Apropos Pfütze anzünden. Klaus, sitzt er auf dem Klo oder steht er? Ich weiß es nicht. Klaus, hast du das Waschbecken voll gemacht? Soll ich kurz kontrollieren gehen? Ja. Halt mal mein Mikrofon. Ja, ich halte dein Mikrofon. Ja, geh mal gucken. Er hat tatsächlich abgeschlossen. Was? Ja. Du hast einen Schlüssel? Ja. Ich schließe die Tür nie ab. Okay, ich bin ja dann. Ich wusste gar nicht, dass du eine Tür hast. Nee, man schließt die Tür nicht von außen ab, nur wenn jemand aufs Klo geht. Ach so. Ich habe ja nur abgeschlossen, weil ich mir einen runtergeholt habe. Ich habe ja nicht gepinkelt. Ja, das sind die Haushaltstücher. Ach so. Ja. Ja, ich habe morgen eh Waschtag. Ich hole mir auch für Haushaltstücher selten einen runter, Rüdi. Ja. Das ist halt ein Tusch, oder? Komm hier, du hast doch hier. Ja, ich habe einen Tusch, den digitalen Tusch. Achtung. Komm, mach mal. Achtung. Viel besser aufgenommen als die Chefdenkerplatte. Ja, warum? Wie habt ihr das so gemacht? Bei euch im Proberaum wieder aufgenommen oder wie? Nee, wir haben Kassettenrekorder im Proberaum gestellt. Wir haben diesmal produktionstechnische Aufwände betrieben. Ja. Wir haben das Schlagzeug tatsächlich in einem fremden Proberaum aufgenommen. Weil es da stand, oder was? Nee, weil der Raum geil ist. Nein, weil wir einfach offen für Fremde sind. Also wir sind nicht fremdenfeindlich, wollte Kadi damit sagen. Ja, da kommt so eine blöde Frage, das war hier... Da kommt doch eine blöde Frage vom Doof. Ja, genau, ich lese mal vor. Schlagzeug, das wurde doch im alten Casala-Proberaum aufgenommen, ja, oder? Wann steigen Chefdenker eigentlich in die Kölner Karnevalsszene ein und rocken Casala und Cut Ballou über den Haufen? Ja, Antwort ist niemals. Ja. Aber das Schlagzeug schon, weil das Schlagzeug wurde ja im alten Casala-Proberaum. Ich habe übrigens heute am 11.11. hier WDR geguckt und da war eine Band, die hatte, deren Hit war, ich bin von Kopf bis Fuß ob Kölle eingestellt. Also jetzt mal als Überleitung zu einem Song, den wir nicht spielen heute. Wahnsinn, wie kommt man auf so eine Idee? Ja. Ja. Die hießen irgendwie Kölsch-Dingens, irgendwas. Ich konnte es mir nicht merken. Ja, ja. Aber das Einzige, was ich mir merken konnte, war das Kölner Karnevalsmotto. Und das heißt nämlich... Wenn mal ob de Pens luche, dann sind wir von de Pös oder irgend so. Also total griffig war es. Wenn wir die Kinder anschauen, dann sind wir im Knast oder was? Ja, genau. Richtig. So. Ja, genau. Wenn wir die Kinder anschauen, dann sind wir im Knast. Ja. Genau, an alle Päderasten da draußen. Alle Päderasten. Ja. Das ist ja halt dieses Päderasten-Ding des Kölner Karnevalskomitees, die halt einfach alle Päderasten sind und das auch mal irgendwie in die Öffentlichkeit tragen wollten. So. So, jetzt schaue ich die ganze schon auf die Setliste hier. Ja. Was ist los? Was ich glaube, der Kadi schaut in zwei Richtungen. Scheidungskind. Unter anderem nur zufällig ein Auge. Oh, auf Scheidungskind, auch einer der großen Kunstschläge des Klaus, noch auf den letzten Meter eines Songs das Dosenbier einzubringen. Wer von euch allen ist Scheidungskind? Nee. Ja, fast. Ja, sag mal. Fast. Wir müssen ins Mikro reinreden. Hallo. Fast, nein. Fast. Ja, fast ist nicht. Du? Fast ist nicht. Meine Eltern waren bis, dass der Tod sie scheidete. Schied. Schied. Schut. Und bei dir, Klaus? Ja, der Tod hat meine Eltern geschieden, also bin ich ein Scheidungskind. Ja. Ja. Nee. Du ja auch, Kadi, im Grunde genommen. Das ist ja kein Scheidungskind. Also, doch, ja, also, nee. jetzt sind wir noch nicht kleinlich hier. Wenn der Tod scheidet, dann ist man schon ein Scheidungskind. Kann man auch mal einen ausgeben. Ja. So, es geht ja auch darum, dass da irgendjemand alleinerziehend ist später. Mhm. Und nicht darum, dass sich die Eltern dauernd streiten. Das ist ja normal. So. Also, darf ich schon selber sagen. Ja. Doof, die zwei Eimer nehme ich auch noch. Chill. Wir spielen jetzt Scheidungskind von der neuen Platte. Eigenuran. Eigenuran, wie seid ihr auf den Titel gekommen? Der ist ja sehr witzig. Danke, Rüdi. Wenigstens eigentlich sollte die letzte Platte, die vor 6 Jahren rauskam, schon Eigenuran heißen. Coverbands in die Zukunft, oder was? Nö, nee, Römisch 4. Ah, die Römisch 4 war die letzte? Eigenuran schon heiß im Rennen. Ja. Aber ich konnte meine Stimme für den Pro, für diesen Songtitel nicht abgeben, weil ich in Asien mich bedröhnte. Ja. Und deswegen war es Römisch 4 und nicht. Ja, wir spielen ein Scheidungskind. Immer ziemlich gut verstanden. traurig, denn du bist immer noch ihr Kind. Dass du nicht so ganz gesund bist, haben sie dir beide bis zuletzt verschwiegen. Denn du bist zu allem Überfluss, ein bisschen farbenblind. Du bist bloß ein Scheidungskind, ein bisschen heimatlos, ein bisschen farbenblind. Glaube mir, es gibt Schlimmeres, zum Beispiel du sein Meer, du sein Meer, ungekühltes, ungekühltes. Ja, das war jetzt schön. Findest du? Ja, war sehr schön. Das ja. ist das, was du als schön empfindest. Ja, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte sagen, ja, euer Rucksack mit euer, ihr habt ja wirklich original BW-Punker Schlapp-Iro-Rucksack mitgebracht. Ist gefüllt dein, mit Dosenbier. Dein Bundeswehr-Ding ist dran, oben. Eigentlich ist das von meinem Bruder. Ja. Ach so. Er okay. muss dann ins Mikro reden, bitte. Ja, aber ich denke... Also, ja, ins Mikro reden. Ah, ja, ich mein denke, Bruder. Ich war nicht selber bei der Bundeswehr, sondern mein Bruder und von dem habe ich so einen Aufnäher geklaut. Das ja, ja. ja. Der war der tatsächlich bei dem Merzke steht drauf. Sagt man Akkusativ oder wie sagt man? Egal, sag's einfach. Beim Start war der auf jeden Fall. Mit ja. Olaf Thon zusammen. Ja, auf jeden Fall hier original Regiment. mit einem Bundeswehrrucksack mit Dosenbier seid ihr angereist und das ist jetzt gleich leer und deshalb muss ja die Sendung auch leicht aufhören. Richtig. Ja, ich würde mal sagen, das war ja wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht eine Live-Sendung war, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Garantiert um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei Kadi. Bitteschön. Ich bedanke mich bei Thomas. Rüdi. Und ich bedanke mich bei Klaus. Ja, bitte, bitte. Habt ihr noch die letzten Worte irgendwie an die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, ich möchte nochmal ganz viele Grüße an die Rote Kirchen, Rote Funken. Ganz herrliche Arbeit geleistet haben. Wählt die Roten Funken. Und die und natürlich der Karneval, der Räuber Dingens Kirchen und hey der Jupp Schmitz und alle, ne? Und ohne vielen Dank und der Härte, ohne das wäre alles nicht möglich gewesen und hier unvorstellbar gewesen, ne? Ganz wunderbar, herrlich, sehr sehr sehr sehr schön. So, und jetzt spielen wir noch ein Lied. B.B. King. Wir spielen noch ein Lied an B.B. King, ja, genau. Richtig. Das spielen wir, ja. Okay. Das tschüss, gut. Macht's gut. Dosenbier. BB King macht nicht mehr Bing, Bing, Bing. Dosenbier. Obwohl das Quatsch mit Soße ist. Wir trinken das Bier aus der Dose.